es war alles Gold, was glänzt, es war alles groß. Weit und hoch und schön, es war alles für die Ewigkeit. Es war wunderbar, es war schön anzusehen. Es war 10 von großes Gefühl und mehr, es war cinemaskopisch, es war sehr. Aber es war... Es war jeden Pfennig wert, es war unbezahlbar, unaufwiegbar. Es war wirklich unvergleichlich, von allem reichlich, von allem nur das Beste. Es war kilometerweise Glück für jeden, ein wirklich dickes Stück. Aber es ist leider so, dass es war. Und es ist leider so, dass ich nicht mehr weiß, ist das wahr, wie ich mich erinnere, dass es war. Es ist leider so, es ist leider so, dass es so wahrscheinlich gar nicht wahr ist, beziehungsweise war. Es war wahr, aber wo mal war, ich kann glauben.